zum 52. Jahrestag der Aufnahme der Arbeit des Genossen Kim Jong-il in Tschetka der Partei der Arbeit Koreas besuchten die Delegationen der Parteien und Persönlichkeiten aller Kreise in verschiedenen Ländern vom 7. bis zum 17. Juni die Botschaften der TVRK in diesen Ländern. An den Sonnenporträts der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und an dem Kunstwerk, auf dem Kim Il-sung und Kim Jong-il zusammen sind, wirkten die Delegationen der Islamischen Vereinigungspartei Irans, der Phnom-Penh-Partei Kambodschas und der Demokratischen Partei Äquatorial Guineas, der Generalsekretär des Setka der KP Bangladeschis und weitere Persönlichkeiten verschiedener Kreise, Blumenkörbe und Sträuße nieder und verbeugten sich davor. Am 15. und 18. Juni schickten der Vorsitzende des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees und der Vorsitzende der beninischen Freundschaftsgesellschaft Es lebe der Heerführer Kim Jong-il und zugleich Vorsitzender des beninischen nationalen Sozioideologie Studienkomitees an die Botschaften der TVRK in dieser Länder Blumensträuße.